Ohne du ist das Ich unmöglich. Die Wahrheit beginnt zu zweit. Unter diesem Titel hören Sie heute Zwiegespräche eines Paares nach Michael Lukas Möller. Die Sendung wurde zusammengestellt von Marianne Knerich. Zwiegespräche, so bezeichnet der Psychoanalytiker Michael Lukas Möller, eine Gesprächsgemeinschaft für Paare. Anna und Matthias, ein Paar, das diese Methode mit Erfolg praktiziert, stellte Ausschnitte aus ihren Zwiegesprächen für diese Sendung zur Verfügung. Die Abhängigkeit vom Partner, das Zusammenspiel der beiden Unbewussten, wird geleugnet, wo Individualität falsch verstanden wird. Zwiegespräche können derartige Entwicklungen aufbrechen und zum Ort der Selbstverwirklichung durch den Partner werden. Hören Sie nun, ohne du ist das Ich unmöglich. Das Zwiegespräch ist das vollkommene Gespräch, weil alles, was der eine sagt, seine bestimmte Farbe, seinen Klang, seine begleitende Gebärde in strenger Rücksicht auf den anderen, mit dem gesprochen wird, erhält. Also dementsprechend, was beim Briefverkehr geschieht, dass ein und derselbe 10 Arten des seelischen Ausdrucks zeigt, je nachdem er bald an diesen, bald an jenen schreibt. Beim Zwiegespräch gibt es nur eine einzige Strahlenunterbrechung des Gedankens. Diese bringt der Mitunterredner hervor, als der Spiegel, in welchem wir unsere Gedanken möglichst schön wiedererblicken wollen. Schreibt Friedrich Nietzsche in Menschliches, allzu Menschliches. Und Heinrich Jacobi kommt bereits im 18. Jahrhundert zu der Einsicht, ohne du ist das Ich unmöglich. Nur wenige begreifen, dass jedes Ich beziehungsgeboren ist. Zwiegespräche sind Identitätswerkstätten. Ich erblicke mich am anderen, er spiegelt mich zurück. Zwiegespräche sind nachholende Sozialisation. Der Partner validiert meine Selbstdarstellung. So verstehe ich, wer ich bin. Ich finde in mir selbst Geborgenheit. Stelle ich eine Frage nicht mehr nach außen, sondern dorthin, woher sie kommt, an mich selbst, erhalte ich eher eine Einsicht, die mir angemessen ist. Das Zwiegespräch, der Platz ohne Flucht, wird zum Ort der Selbstbeantwortung. So erkenne ich mein Bedürfnis nach jemandem, der Geborgenheit spendet. Das ist mein Wunsch nach Abhängigkeit. Indem ich meine Abhängigkeit akzeptiere, werde ich autonom. Für den Urkonflikt zwischen Autonomie und Geborgenheit in mir selbst, zwischen Anlehnungsbedürfnis und Abenteuerlust, zwischen Bindung und Freiheit, bietet das Zwiegespräch einen Lösungsweg. Im selben Moment werden aus einer Zelle zwei. Sie sind für sich und doch zusammen, eigenständig und doch verbunden. Zwiegespräche ziehen freundliche Grenzen. Sie mindern die Angst vor Nähe, weil Distanz und Nähebedürfnis sich balancieren können. Diese Selbstverwirklichung hat einen unschätzbaren Vorzug. Sie ist nicht auf einen beschränkt. Soweit sie eingeschliffene Stereotype auflöst, trägt sie zum Abbau der Privatbürokratie des Paares bei. Sie lockert ein durch Projektionen verkrustetes Partnerbild oder immer gleiche Reaktionen auf. Zwiegespräche. So bezeichnet der Psychoanalytiker Michael Lukas Möller eine zwischen Therapie- und Selbsthilfegruppe angelegte Gesprächsgemeinschaft für Paare. Einmal wöchentlich nimmt sich das Paar zu dieser 2-Personen-Selbsthilfegruppe 1,5 Stunden Zeit für ein intensives Gespräch miteinander. Wichtig ist, dass jeder Partner hier die Möglichkeit hat, sich dem Gegenüber darzustellen, ihm sein Innerstes mitzuteilen. Das bedeutet, jeder redet über sich, stellt seine Empfindungen und Sichtweisen dar. Der zuhörende Partner sollte ihn möglichst nicht unterbrechen. Trotzdem sind keine Monologe angestrebt. Vielmehr soll das Zwiegespräch einem gegenseitigen Austausch dienen, in dem jeder Partner seine Sicht der Dinge, seine Einstellungen und Gefühle mitteilt. Die Einhaltung der Regel, keine Fragen, keine Ratschläge, jeder über sich, gelingt nicht immer. Wie die Zwiegespräche von Anna und Matthias in dieser Sendung zeigen. Gleichwohl lohnt die Mühe der intensiven, regelmäßigen Partnergespräche. Das Verständnis füreinander und für sich selbst wächst und erweitert den seelischen Bewegungsspielraum. Anna und Matthias, aus deren Zwiegesprächen Ausschnitte zu hören sind, haben davon profitiert. Zum Zeitpunkt der Gespräche kannten sie sich bereits 12 Jahre. Anna ist Ende 20 und Ärztin, Matthias Anfang 30 und Pharmakologe, der in dieser Zeit am Botanischen Institut seine Dissertation schreibt. Seine berufliche Tätigkeit umfasst unter anderem auch die Exkursion mit Studenten. Seine Hobbys sind Pflanzen bestimmen und Landkarten studieren. Anna hingegen interessiert sich für Kirchen und ihre Architektur. Allerdings ist die Biografie und der aktuelle Lebensrahmen von Anna und Matthias in diesem Zusammenhang von geringer Bedeutung. Ihre Zwiegesprächsausschnitte sollen die Dynamik des intensiven Austausches verdeutlichen. Auch und gerade, weil sie Schwierigkeiten mit der Einhaltung der Gesprächsregeln haben. Denn Fehler sind eine ausgezeichnete Erkenntnisquelle. Anna und Matthias haben ihre Gespräche selbst aufgezeichnet. Die schlechte Akustik bitten wir zu entschuldigen. Nee, ich komme einfach mit deinen Schwankungen nicht zurecht. Mal ist es so gut, mal ist es so gut. Es ist genau, ja, wenn wir jetzt wieder das Beispiel einfach mal zur Küche zum Anschaulich machen, mal ist es dir egal, wie man abspült und wann man abspült und dann wieder nicht. Und dann wird man angeflammt, ja. Das wechselt halt total, ja, wie du es halt brauchst. Genauso ist es auch mit dem Zärtlichsein. Ich habe dir das schon so oft gesagt, es wird nur, genau wie diese Dinge von dir so moduliert werden, wie gerade deine Stimmung ist, wird auch dieses Miteinander Zärtlichsein auch total davon moduliert, wie deine Stimmung ist. Ja, aber das ist doch normal, oder? Also wenn du keine Lust hast, dann machst du doch auch, willst du doch auch noch mit mir schmusen. Nee, aber so, da hast du ja völlig recht. Aber das ist total phasenweise, ja. Entweder überhaupt nichts oder total extrem. Und das ist auch. Das ist nicht extrem, wie man. Naja, also gut, gestern haben wir dreimal miteinander gebumst oder so und davor die ganze Woche überhaupt nicht. Das ist, ja, aber gestern. Und irgendwie so, das ist irgendwie bei mir ist das halt irgendwie ganz anders. Ich bin da irgendwie gleichmäßiger, sagen wir mal so, ja. Und bei dir ist das halt echt so phasenweise, so, aber dann, da geht überhaupt nichts, ja. Da kriegt man keinen Kuss, keinen richtigen und wird mir nicht gestreichelt und gar nichts und dann wieder total, ja, also auch mit deinen Bedürfnissen, ja, und dann beschwerst du dich, dass es, ich weiß auch nicht so, das ist so. Also ich erlebe dich momentan und auch gerade gestern als besonders überschwänglich liebesbedürftig und das hattest du ohne weiteres auch lange Phasen oder weniger oder kurze Phasen auch weniger. Du bist da schon auch wechselhaft. Natürlich, das ist auch ganz natürlich, dass man da wechselhaft ist. Aber bei dir ist das eher extrem. Und ich denke, du willst auch oft deine Ruhe haben oder so. Ich meine, es kam ja auch schon vor, dass es umgekehrt war. Ja, aber. Und ich denke auch so auf deiner Seite, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Das ist ja auch völlig normal, dass das irgendwie so eine Rhythmik ist, ja. Und es ist auch klar, dass diese Rhythmik irgendwie nicht immer. Ich denke, ich erlebe das halt bei dir, auch vor allen Dingen so in letzter Zeit schon absolut extrem, ja. Und zwar so extrem, dass ich in den verschiedenen Extremsituationen dann, dass du mir so fremd bist, dass eigentlich so das, was ist nicht, das darfst du jetzt nicht denken, dass die Schilderung jetzt, dass das jetzt dauernd so wäre, aber in manchen Situationen so ist, dass ich dich dann gar nicht mehr kenne oder so plötzlich, ja, dass ich auch deine Bedürfnisse nicht mehr kenne. Ja, weil ich gar nicht weiß, wie du es jetzt gern hättest, ja. Dadurch kommen dann auch so Missverständnisse, dass ich dir da gestern hast du plötzlich gesagt, das war dir zu viel oder so. Und sonst. Was war mir zu viel? Ja, das ist, wie ich dich da stimuliert habe oder so. Das war dir zu tief und sonst kannst du es nicht tief genug haben oder so, verstehst du? Dass es halt Phasen gibt, ja, also jetzt mal auf mich bezogen, da streichelst du mich überhaupt nicht, ja, also da ist Zärtlichkeit mir gegenüber, das habe ich dir ja schon so oft gesagt, das ist absolut, das ist auch eigentlich das, worunter ich eigentlich am meisten leide, ja. Dann so 1 oder 2 Wochen lang, wenn wir miteinander schlafen, dann kommst du gleich zur Sache, da werde ich überhaupt nicht gestreichelt, ja. Und dann, Ja, aber das und dann musst du irgendwie halt umgekehrt dann auch sagen. Das sage ich doch auch permanent. Anja, das ist wirklich was, was ich... Das sagst du hinterher. Manchmal magst du doch gar nicht gestreichelt haben. Da kommst du selber gleich zur Sache. Sieh doch auch mal so rum. Oder wir schlafen miteinander. Doch, oder dass wir beide einschlafen und sie nicht mehr streicheln oder so. Jetzt tust du mir wieder nachweisen, dass jedes Mal, wenn ich das ist jedes Mal, wenn ich das sage, weißt du mir nach, dass das gar nicht stimmt, was ich sage. Das ist ja gar nicht wahr. Das stimmt ja auch. Aber ich denke, das stimmt ohne weiteres. Aber das Problem ist halt wirklich, dass ich das, glaube ich, nicht immer wissen kann, ja. Weil manchmal machen wir es uns, ist okay, und manchmal ist es dir halt sehr, sehr wichtig, ja. Ich denke, das ist dir auch nicht immer wichtig. Mir ist es auch nicht immer wichtig. Manchmal ist es total wichtig. Ich bringe es nicht fertig. Es gefällt mir eigentlich, ich finde schon schön, dass du irgendwie noch was mit mir machst, aber eigentlich ist es so eine Sache, die ich eigentlich gar nicht unbedingt so angenehm finde. An einer Stelle nur so weißt du, so kennst du ja so leichtes Gestreichen mit den Fingern, ja, sondern ich hätte es eigentlich lieber anders, aber in dem Moment, ich meine, mir ist es nicht so schlimm oder so, ja, aber ich sage ich das auch nicht, und ich denke, das wäre echt gut, wenn man das halt dann auch noch sagen könnte, ohne dass man hinterher dann gleich das Gefühl hat, was weiß ich, das ist schon gelaufen oder jetzt will ich es nicht mehr. Also das mit dem Streicheln, Anja, da tust du mir jetzt wirklich unrecht, das habe ich schon so oft und sag's immer wieder. Und du weißt mir jedes Mal, genau wie das eben ansatzweise auch schon war, nach, dass das einfach nicht stimmt. Es stimmt nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht stimmt. Es stimmt. Das sage ich hiermit nochmal. Habe ich auch eben nicht gesagt. Es stimmt, dass ich dich manchmal nicht streichle. Und ich denke, manchmal ist es halt okay bei dir und manchmal halt nicht gut. Dann müsste ich dich immer streicheln. Dass du mich streichelst, das ist für dich nicht so wichtig. Das Gefühl. Ich denke, ich streichle dich sehr oft. Jetzt weißt du mir, dass wir das genau... Nein, ich will dir nichts nachweisen und versuche auch nicht immer auf deinem Standpunkt stehen zu bleiben. Da kommt man nämlich auch nicht von der Stelle. Jetzt werde ich nämlich langsam böse. Wenn ich sage, du streichelst mich nicht oder manchmal... Und dann kommt so... Ich denke, ich streiche dich ganz schön oft, anstatt dass du das einfach mal zur Kenntnis nimmst, was ich empfinde. Ja? Das ist immer deine Antwort, nein, du hast zwar vorhin gesagt, das stimmt nicht, aber glatt, 4 Minuten später machst du es wieder ganz genau. Ja, weil es kommt drauf an, ob du jetzt halt sagst, ich streiche dich nicht nach jedem Schmusen, da hast du vollkommen recht. Und wenn du dann halt auf dem ausgerechnet, dann, wenn ich das halt nicht mache, dann halt gerne streichen willst, dann bist du natürlich frustriert, ja. Aber sehr oft mache ich es sehr gerne, ja. Und ich denke, dann mache ich es auch schön für dich. Ich sage nicht, dass ich das immer mache. Aber ich denke, das muss auch nicht sein. Es wäre furchtbar, wenn alles immer gleich ablaufen würde. Du weißt doch. Matthias beklagt sich über Annas Verhaltensschwankungen. Sie sei so wechselhaft, dass er keine Möglichkeit habe, ihre jeweiligen Bedürfnisse einzuschätzen. Im Gegenteil. Sie überrasche ihn gerade dann mit entgegengesetzten Wünschen, wenn er zu wissen glaubt, was sie will. Besonders im körperlich-sexuellen Bereich verunsichert ihn dies und er wirft Anna vor, dass sie extrem wechselhaft sei. Anna ihrerseits verteidigt ihre unterschiedlichen Gefühle und Wünsche als normale Vielfalt menschlicher Empfindungen, die der Monotonie einer Beziehung begegnen. Sie lässt sich durch Matthias' Angriff in eine Verteidigungshaltung drängen, in der sie seine Unsicherheit nicht realisieren kann, die seinen Vorwürfen zugrunde liegt. Matthias' Vorwürfe werden massiver und konkreter. Er beschwert sich, dass Anna nicht zärtlich genug zu ihm sei. Wieder verteidigt sich Anna, indem sie sich auf Situationen beruft, in denen sie Matthias gestreichelt hat. Nun fühlt sich Matthias in die Enge getrieben und wirft Anna Rechthaberei vor. Sie kontert damit, dass er nicht bereit sei, seinen Standpunkt aufzugeben. Ich wünsche mir, warum ist es denn aber für dich so unheimlich schwer, in dem Moment direkt zu sagen, ach, kratze mich dann. Oh, weil ich es nicht jedes Mal wieder sagen will, weil da irgendwas... Jedes Mal? Ja, weil meistens, wenn ich das... Ich habe das schon so oft gesagt, das kannst du mir jetzt einfach auch nicht anders unterstellen. Das ist ein Thema zwischen uns schon bestimmt 15, 20, 30 Mal gewesen. Und immer wieder, ich habe einfach keine Lust, das immer wieder zu sagen. Ich merke nur, dass das einfach für dich nicht wichtig ist und dass du dazu meistens keine Lust hast. Und dann halt wieder, und jetzt wieder auf die alte Thematik zurückzukommen, ja, ich habe eben überhaupt im Moment darüber im Moment keine Lust zu sprechen, weil ich mich einfach körperlich im Moment viel zu wohl fühle mit dir. Also das will ich jetzt einfach nicht ausdiskutieren. Ich habe das ja nur als Beispiel genommen für deine, ja, für deine extreme Wechselhaftigkeit, weil es halt jetzt mal auf gerade auf den Sex bezogen, dann läuft es halt wirklich so ab, eine Woche lang, dass das also nur so irgendwie aufs Notwendigste, so irgendwie so, nur so zur Befriedigung, ja. Und dann braucht es aber absolut zärtlich wieder, ja. Und zwar total von einem Tag auf den anderen, ja, wie jetzt auch im Prinzip, ja. Ja, ich verstehe. Merkst du eigentlich, dass wir in letzter Zeit immer denselben Diskussionsmechanismus haben? Ich erzähle irgendwas und du weist mir nach oder gibst mir eine Widerrede. Das ist übrigens auch was, das ist eine deiner Standardantworten in letzter Zeit, jetzt hier nicht in der Gesprächsgemeinschaft heute Abend, sondern bei uns in allen Gesprächen. Das ist auch das, was mich eigentlich, das ist gut, dass mir das jetzt noch einfällt, auch ziemlich fertig gemacht hat. Deine erste Antwort immer, das stimmt nicht. Ich habe halt schon manchmal bei dir erlebt, ich meine, das wirst du nicht gleich wieder anfahren, aber ich habe halt schon manchmal bei dir erlebt, wenn du halt wirklich was hast, was ziemlich eingefahren ist und ich weiß, dich hartnäckig darauf hin, dass du genau in der Weise wie eben dann durchdrehst. Das hat mich schon ein paar Mal. Ja, aber das ist doch jetzt nichts, was von mir eingefahren ist, es ist von dir eingefahren. Ja, doch, ich denke, ich habe dir jetzt immer wieder vorgeworfen, dass du mir immer wieder nachzuweisen versuchst, dass das, was ich sage, dass das nicht stimmt und dass du auf die Art und Weise auf mich reagierst in letzter Zeit öfters. Und das habe ich dir immer wieder gesagt, immer wieder versucht nachzuweisen. Du hast es dann so interpretiert, dass ich generell alles, was du sagst, nicht ernst nehme. Anstatt dich damit auseinanderzusetzen, ob das eigentlich so ist. Mir fällt jetzt irgendwie konkret dazu ein, dass du halt schon wieder irgendwie bei mir bist, ja. Natürlich. Und halt nicht bei dir, ja. Ja, also dann darfst du mich nicht fragen, was ich dazu denke. Ich hab dich ganz schön angefahren. Ja, was soll ich denn bei dem Anfahren, was soll ich denn dann jetzt sagen? Weil ich dir halt versucht habe auch zu erklären, dass du eigentlich ein bisschen zu wenig über dich nachdenkst, hatte ich das Gefühl, ja, dass jetzt mal bei dir bleiben kann. Du denkst auch nicht über dich nach. Du sagst einfach, ja, das stimmt, du hast recht, aber mehr machst du auch nicht. Du sagst es einfach verbal. Das ist nicht wahr. Kann ich schon wieder sagen, genau wieder die Reaktion. Also ich denke, du kannst nicht in meinen Kopf reingucken und ich denke da... Ja, das ist nicht wahr, das stimmt nicht, das sind immer deine ersten Sätze auch. Es ist auch ein Unterschied, ob man was erkannt hat oder ob man dann auch danach lebt. Wenn ich das jetzt einsehe, kann es gut sein, dass ich im nächsten Satz mich schon wieder widersprüchlich gefühlsmäßig ausdrücke. Verstehst du das denn nicht? Wenn ich was einsehe, dann mache ich nur lange nicht deswegen. Dann weiß ganz genau, dass ich das Alkohol schädlichen trinke trotzdem, so ungefähr. Eine Beziehung ist immer in Bewegung. Sie lebt von den tausend kleinen und kleinsten Handlungen, die wir täglich und nächtlich vollführen, wünschen, träumen, abwehren oder vorhaben. Unsere bewusste Wahrnehmung sieht bei gutem Verstand ein Zehntel dessen, was mit uns vorgeht. Mehr sollte man also von sich nicht erwarten. Das Unbewusste allerdings erfasst die anderen neun Zehntel. Das ist für menschliche Verhältnisse so gut wie alles. Zwiegespräche bringen alles in Fluss. Das ist ihre wesentliche Wirkung, unscheinbar und mächtig. Sie folgt aus dem einfachen Warten auf das, was geschieht. Bringen wir die Geduld auf, unser Unbewusstes wirken zu lassen, so ist auf lange Sicht alles gewonnen. Denn jetzt fügt sich vor unserem erstaunten, erfreuten oder entsetzten Auge zusammen, was wir in anstrengender Abwehr getrennt haben. Schließlich wird auch den unverständigen Selbstanteilen in uns deutlich, dass zusammengehört, was gemeinsam auftritt. Aber wir haben wenig Geduld. Gelingt es einem, die Zwiegespräche durchzuhalten, so kann man erleben, wie Unbewusstes bewusst wird. Zwiegespräche führen die seelischen Gegensätze zusammen. Deswegen machen sie Angst. Solange, bis wir entdecken, dass es nie anders war und sein kann. Leben und Sterben, Beziehung und Trennung, Glück und Unglück sind immer eine unauflösbare Einheit. Wir beginnen umzulernen und das Leben anders zu lieben. Zwiegespräche geben der Entwicklung freien Raum. Diese Freiheit hat ein Fundament, die Grundordnung. Zwiegespräche brauchen wenigstens einmal in der Woche 1,5 Stunden ungestörte Zeit. Die Regelmäßigkeit ist das Geheimnis ihres Erfolges. So geht der rote Faden des gemeinsamen Unbewussten nicht verloren. Jeder spricht über das, was ihn bewegt, wie er sich, den anderen, die Beziehung und sein Leben erlebt. Er bleibt bei sich. Das Gespräch hat kein anderes Thema, es ist offen. Reden und Zuhören sollten möglichst gleich verteilt sein. Schweigen und schweigen lassen, wenn es sich ergibt. Zwiegespräche sind kein Offenbarungszwang. Jeder entscheidet für sich, was und wie viel er sagen mag. Beide lernen durch Erfahrung, dass größtmögliche Offenheit am weitesten führt. Keine Fragen, keine Ratschläge, jeder über sich. So lautet der radikale Dreisatz erfahrener Selbsthilfegruppen. Er gilt auch für Zwiegespräche. Er ist radikal, weil er uns den häufigsten Fluchtweg nimmt, uns mit Hilfe unserer Beziehung selbst zu vermeiden. Das geschieht, indem wir beim anderen bleiben, für ihn sorgen, uns seinen Kopf zerbrechen, ihm helfen, ihn erziehen, ihn auf- oder abbauen, ihn angreifen, kränken, behindern oder zerstören. Das sogenannte Gute und das sogenannte Böse, Hilfsbereitschaft und Brutalität dienen dann dem einen Ziel, von sich abzusehen. Vielleicht ist für die meisten von uns der Hauptsinn einer Beziehung, nicht mehr so viel mit sich selbst zu tun zu haben. Für jede Paarbeziehung ist diese elementare Abwehrdimension zu beachten, Partnerschaft, um nicht bei sich zu bleiben. Es ist die zentrale Methode, unser beschädigtes Selbst zu umgehen. Ich habe es stets abgelehnt, verstanden zu werden. Verstanden zu werden heißt, sich prostituieren. Ich ziehe es vor, als derjenige, der ich nicht bin, ernst genommen zu werden. Und als Mensch mit Anstand und Natürlichkeit verkannt zu werden. Schreibt Fernando Pessoa in Das Buch der Unruhe. Selten wird uns klar, dass wir den Holzweg der Beziehung nur unter einer Voraussetzung einschlagen können, wenn wir die Welt des anderen für weniger wert erachten als unsere eigene. Das ist milde gesagt. Genau besehen üben wir in jenen Momenten Paarrassismus aus. Sein Kern ist die Geringschätzung, die Verachtung, die geistige oder seelische Auslöschung des anderen. Wir missachten einfach den anderen und seine Erlebnisweise. Bibliotheken mit Witzen, die nur um die offene oder latente wechselseitige Verächtlichkeit kreisen, sind ein Zeichen dafür, wie stark dieses aggressive Thema in der Partnerschaft verdrängt wird. Verdrängt aber wird bemerkenswerterweise die Projektion: Ich verachte dich statt mich. Die Wendung gegen den Partner. Genau besehen geht es also bei jeder Kränkung um den Versuch, von der eigenen Selbstabwertung fortzukommen. Die wechselseitige Kränkungsbindung entsteht aus diesem Gewinn. Der andere entlastet uns von den Seiten, die wir an uns verachten. Paardynamisch gesehen ist dann der Pegel der gemeinsamen Selbstabwertung zu hoch, um wechselseitige Achtung aufkommen zu lassen. Die Kunst, mit Kränkungen und Gekränktsein umzugehen, lernt man nicht durch schöne Einsichten, sondern im sich wiederholenden Durcherleben und Einüben. Dazu braucht es Gelegenheit. Schuldgefühle sind nicht nur ein dumpf gefühltes schlechtes Gewissen oder gar das Bewusstsein, etwas getan zu haben, was sich nicht gehört. Schuldgefühle sind überwiegend unbewusst. Wir alle sind dabei Meister im Verdrängen. Schuldgefühle prägen das Paarleben in einem ungeahnten Ausmaß. Sigmund Freud schrieb in einer seiner letzten Arbeiten, dass selbst erfahrene Analytiker die Stärke der Schuldgefühle fast regelmäßig unterschätzen. Der Mensch als ein Gesellschaftswesen ist auf das Gewissen angewiesen, weil es das Programm des Gemeinschaftslebens enthält, also alle elterlichen Gebote und Verbote, die er als Kind verinnerlicht. Oft ist die Gewissensinstanz zu streng oder antiquiert. Ihre Sollforderungen entsprechen nicht dem erwachsenen Leben. Es gehört zu unseren seelischen Entwicklungsaufgaben, das übernommene Gewissen zu einem persönlichen umzugestalten. Wir bewältigen diese Aufgabe auch in Zwiegesprächen. Neben dem Verdrängen von Schuldgefühlen wehren wir sie auch durch Projektion ab. Wir machen also dem anderen die Vorwürfe, die wir uns oft unbemerkt selbst machen. Wir drehen den Spieß um, verlagern den Schulddruck von uns auf den anderen. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich ein bewährter praktischer Kniff, die Umkehr. Mache ich meiner Partnerin Vorwürfe und werde mir dessen bewusst, dann kann ich mich im selben Moment fragen, was mir Schuldgefühle verursachen könnte, die diesen Vorwürfen entsprechen. Gelingt mir das, kommen wir weiter, während anhaltende Vorwürfe nur eines bewirken, Gegenvorwürfe. Daraus entsteht ein hitziges Vorwurfs-Ping-Pong, eine Streiterei, die kein Ende in sich haben kann, weil jeder seinen seelischen Schwerpunkt in den anderen verschoben hat. Solche Beziehungskriege hören auf aus Erschöpfung. Sie sind Abwehrmanöver, bestenfalls Aggressionsabfuhr ohne Langzeitwirkung. Schuldgefühle kann man auch als Strafbedürfnisse sehen. Wir erstreben Buße. Wir sehnen uns manchmal danach. Für Pablo Picasso waren Schuldgefühle ein Aphrodisiakum. So hautnah wirkte sein künstlerisches Genie schöpferischen Umgestaltens. Im Alltag quälen sich Partner mit unablässigen Vorhaltungen, um sich damit gemeinsam durchzupeitschen. Sich geißelnd ziehen sie wie mittelalterliche Büßer durchs Leben. Weil diese Selbstbestrafung befriedigt, ist schwer von ihr abzulassen. Ihr entspringt eine Variante, die Zwiespaltgespräche oder die Zwietrachtgespräche, Bestrafungsgespräche. Sie müssen Schmerzen machen, sonst wirken sie nicht. Es sind diese ganz unerquicklichen, sinnlosen, rädernden Dispute, die überhaupt nichts einbringen, sondern das gemeinsame Leben verdunkeln. Unbewusste Schuldgefühle sind vor allem daran zu erkennen, dass einem so gut wie nichts gelingt, immer etwas dazwischen kommt und sich kein Gefühl von Befriedigung einstellt. Allerdings bringen uns solche Missgeschicke auch wieder in die seelische Balance. Was bewirken Schuldgefühle? Heute vor allem der wirkliche Ablösungswunsch, also die seelische Geburt, die wir in der Regel im Paarleben nachzuholen versuchen. Wir wollen uns von dem frühen Mutterbild lösen, das wir auf unseren Partner, Mann oder Frau, übertragen. Daher macht Emanzipation Angst. Früher galten Schuldgefühle wegen sexueller und aggressiver Impulse als die fürchterlichsten. Sie sind beileibe nicht ausgestorben, aber verdrängter. Die dritte Gruppe von Schuldgefühlen stammt aus dem Versäumen des eigenen Selbst. Wenn ich mir längere Zeit nicht folge, mich also nicht lebe, sammeln sich diese Empfindungen des ungelebten Lebens bis zur Vorwurfstärke an. Man spürt sie erstmals in projizierter Form, wenn man den Umständen, den Eltern oder irgendwelchen Schicksalsschlägen zuschreibt, dass einem ein wirkliches Leben nicht gelungen sei. Schließlich plagen wir uns alle mit den gemeinen Schuldgefühlen herum, dass wir etwas nicht erledigten beispielsweise oder uns erlaubten, was nicht sein durfte. Dieses schlechte Gewissen ist meist ein Ableger tieferer Schuldgefühle. Damit ist eine weitere Abwehrform aufgezeigt, die Verschiebung. Wir erleben oft starke Schuldgefühle am falschen Platz, damit wir uns mit den wirklichen nicht auseinandersetzen müssen. Für das Paarleben ist es gut zu wissen, dass Schuldgefühle des einen oft auch Schuldgefühle des anderen anzeigen. Denn alles, was im Paar geschieht, entspringt dem gemeinsamen Unbewussten. Ein Paar versucht auch hier im optimalen Angstpegel zu bleiben. Die Schuldangst wird zu zweit dosiert, am meisten durch entsprechende Rollenverteilung. Die gemeinsamen Schuldgefühle können ein festes Band zwischen Zweien werden. Eine solche Schuldbindung kennzeichnet die unglückliche Ehe von Leo und Sonja Tolstoi, der nichtsdestoweniger 13 Kinder entsprangen. Tolstoi war wegen seiner starken erotischen Empfindungen schuldgejagt, peitschte sich selbst als 16-Jähriger auf dem Dachboden aus und heiratete folgerichtig die schöne Sonja, der vor körperlichem Zusammensein eher ekelte, ebenfalls aus Schuldgefühlen. In der Hochzeitsnacht ging der Gemahl so uneinfühlsam vor, dass er für alle Zukunft die gemeinsame Erotik zur Qual werden ließ. Sonja dachte nicht daran, sich selbst zu ändern. Sie wollte nur ihren Mann anders. Das ist ein Beispiel für die geheime Absicht eines Paares, sich als Buße für die sexuelle Sünde lebensbegleitend selbst zu bestrafen. Permanente Abwertungen sind dann an der Tagesordnung. Zwiegespräche bieten eine Position jenseits der Beziehung. Das Paar kann durch sie sein eigenes Verhalten gleichsam von außen beobachten. Es gibt sich ein, hält aber zuweilen auch Abstand. Es scheint, als wüchsen wir auf, ohne jemals gewahr zu werden, wie sehr unsere Eltern den Lebensrahmen festlegen, innerhalb dessen wir uns nach und nach mit ihnen identifizieren. Das ist der Grund, weshalb sich Paare erst mühen müssen, bis sie zu selbstverständlichen Wächtern der denen sie gemeinsam sprechen und sich entwickeln. Wir werden so wie die Verhältnisse, die wir uns schaffen. Von diesem Satz sind keine Abstriche zu machen. Die gegenwärtige Umweltkatastrophe entstand aus der gleichen Blindheit für den Lebensrahmen, den wir uns auch mit jeder bewusstlosen Handlung geben. Wird uns aber die hohe Bedeutung der Grundordnung bewusst, und erleben wir nach und nach neue Zusammenhänge unseres Verhaltens durch das Wechselspiel von gestaltendem Sprechen und reflektierendem Beobachten, dann gewinnen wir Beziehung zu unserer Beziehung. Schnell ist zu erkennen, dass Zwiegespräche in ihrem reinen Entwurf kontrafaktisch sind, das heißt, der Wirklichkeit nicht entsprechend. Sie sind zunächst ein fiktives Ideal des Miteinanderredens, das den alltäglichen Umgangsformen, den sogenannten Tatsachen des Paarlebens entgegengesetzt ist. Zwiegespräche sind deswegen nicht, sie können werden. Alltäglich ist unser unverblümtes, unbefragtes, unverbesserliches Behaupten, ich behaupte etwas über dich. Ich kenne dich, statt ich weiß dich nicht. Wir behaupten unentwegt dies und jenes über unseren Partner. Und zwar so ausgiebig und selbstverständlich, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Es wäre zu schön, wenn sich das Behaupten auf wütende Attacken beschränkte. Nennen wir es mit anderen Namen, durch Behaupten wollen wir kolonialisieren, uns den anderen einverleiben oder ihn unserem Hegemonieanspruch unterwerfen. Es hilft uns nicht, wenn wir den anderen in unsere Welt übersetzen, das heißt doch wieder eingemeinten. Denn seine Worte haben vielleicht einen ganz anderen Bedeutungsraum, andere Assoziationen. Wo wir über die Beziehung sprechen, mit all ihren Feinheiten und Tiefen der verflochtenen Erlebnisse und ihrer Geschichte, können wir auf die Originalsprache nicht verzichten. Übersetzungen verfälschen den Sinn. Wir müssen die jeweilige Muttersprache des anderen hören und verstehen wollen. Wir lernen, dass der andere anders ist, andere Wünsche und Erlebnisweisen hat. Das verursacht zunächst stärkere Konflikte. Du bist anders als ich. Wie sollen wir denn je übereinkommen? Fragen sich viele ängstlich. Aber erst die offene Andersartigkeit, die unterschiedlichen Wünsche machen einen befriedigenden Kompromiss möglich. Wir haben dann eine Chance, die vorher nicht gegeben war, zu einem gemeinsamen Handeln zu kommen, das die wesentlichen Bedürfnisse von beiden beachtet. Ich und du konstellieren sich wechselseitig. Ich kann mich ohne den anderen nicht wirklich begreifen. Ich bin nur die halbe Wahrheit. Meine aktuelle Identität ist nur aus der wesentlichen Beziehung heraus zu verstehen. Das heißt beispielsweise, mein Empfinden ist nur zu verstehen, wenn ich deines einbeziehe. Ich fühle nur so lange so wie jetzt, solange du fühlst wie im Augenblick. Oder bin ich dir zugeneigt, wenn du mir zugeneigt bist, heißt das etwas anderes, als wenn ich dir zugeneigt bin und du von mir nichts wissen willst. Dein Abstand nehmen im letzten Fall könnte mich so entlasten von Näheangst, dass ich die Sympathie ganz zulassen kann. Kurz, die Wahrheit beginnt zu zweit. Wer zu zweit lebt, lebt gemeinsam, ob er es will oder nicht. Jeder Tag ist gemeinsam entwickelt, ob es einem bewusst ist oder nicht. Die Reihe der Tage machen die Paargeschichte. Ein Paar bildet einen Riesenraum unbewusster Beziehung, aus dem heraus es lebt. Stellen Sie sich Ihren Partner oder Ihre Partnerin vor und realisieren Sie, dass Sie unbewusst das Zehnfache von ihm wahrnehmen. Und er sieht unbewusst alles von Ihnen. Unbewusstes erkennt Unbewusstes irrtumslos. Die seelischen Wechselvorgänge oszillieren mit hoher Geschwindigkeit. Das Bewusstsein hinkt immer hinterher. Es denkt, dass es denkt, und wird doch gelenkt. Auf dieser Ebene wirken zwei Partner täglich aufeinander. Klarer gesagt, sie bewirken sich. Wir leben also unbewusst in ursprünglicher Offenheit miteinander, aber eben nicht bewusst. Die Lüge, das Misstrauen, ja, jedes Missverständnis wird unter dieser Perspektive zu einem anderen Problem. Ich fühle etwas unbewusst, worauf ich mir keinen Reim machen kann. Ich kann es nicht integrieren. Ich habe das dumpfe Gefühl, in einer doppelten Welt zu leben, die nicht zusammenpasst. Zwiegespräche mindern unvermeidlich die Projektion und kräftigen die kritische Selbstbeobachtung. Im distanzierteren Nebeneinander eines gewöhnlichen Paaralltags ist die Abwehr länger haltbar. Vielleicht entfaltet sie sich dadurch erst. Wir werden zwar alle als körperlich unterscheidbares Wesen geboren, die sich entwickelnde Seele ist aber von anderen Seelen nicht abgegrenzt. Sie wächst in das Beziehungsgeflecht hinein, das vorgegeben ist. Am einfachsten ist der Vergleich mit dem Erlernen des Sprechens. Wir wachsen seelisch in eine vorhandene Grammatik, in eine von der Gemeinschaft und ihrer Geschichte längst vorgebildete Struktur hinein und werden diese selbst. So sind wir von Anfang an mit allen anderen verbunden. Wir sind eine Variation des Ganzen. Wir drücken das Ganze auf unsere Weise aus. Das ist die wirkliche Individualität. Sie bildet das allen Gemeinsamen neu. Deswegen, sagt der Soziologe Norbert Elias, wir werden nicht sozialisiert, vielmehr individualisieren wir die Gesellschaft. Darin aber liegt ein gänzlich anderes Verständnis von Individuum, nicht eines, das autark Neues schafft, sondern eines, welches das allen Gemeinsame auf seine Art widerspiegelt, eines, das ein Zeichen des Ganzen und nicht nur ein Splitter ist. Mir liegt diese Sicht der Dinge am meisten. Sie ergibt sich aus der Gruppentheorie. Das Tun des einen ist das Tun des anderen. Es gilt also zu erkennen, dass ich ganz abhängig und zugleich ganz verantwortlich bin innerhalb meiner wesentlichen Beziehung. Das bedeutet, Unbewusstes bewusst werden zu lassen, genauer das Verflochtensein durch unser unbewusstes Handeln anzunehmen. Damit weitet sich der Raum der Beziehung. Diese Entwicklung scheint ohne Ende. Anders gesagt, sie hebt jene Enge auf, die viele in ihrer Beziehung heute erleben. Sie hat das Geheimnis der Welt erfahren. Nicht durch Erkenntnis, sondern durch Sein. Die einzige Art, etwas wirklich zu erkennen, schreibt Evelyn Underhill. Sollten wir auch geschädigt sein, so tragen wir doch wenigstens Bruchstücke gut erlebter Beziehungen in uns. Die Psychoanalyse spricht von den guten inneren Objekten, den lebensvollen Beziehungen, die wir schon in früher Kindheit verinnerlichten. Diese guten Erlebnisse sind unser innerer Maßstab. Sie versagen nur selten. Es ist eine Form des inneren Paradieses, anders könnten wir uns nicht danach sehnen. Die Urgestalt hat auch einen Namen, die genügend gute Mutter. Alle Beziehungsqualitäten der Zwiegespräche kann man in dieser guten Mutter wiederfinden. Ihr gelingt es noch, zum Leben zu verführen, und zwar dadurch, dass sie selbst lebt und ihre Kinder leben lässt. Das ist schwer geworden in einer Zeit, in der die Katastrophen der Umwelt und Lebenswelt zu übermenschlichen und unmenschlichen Belastungen herangewachsen sind. Eines Tages erreichen wir unser Ziel und weisen nunmehr mit Stolz darauf hin, was für lange Reisen wir dazu gemacht haben. In Wahrheit merkten wir nicht, dass wir reisten. Wir kamen aber dadurch so weit, dass wir an jeder Stelle wähnten, zu Hause zu sein. Diese Einsicht stammt von Friedrich Nietzsche. Er veröffentlichte sie in Die fröhliche Wissenschaft. Der erste Schritt zu einer wirklichen Veränderung beginnt bei uns selbst. Die Arbeit an der eigenen Beziehung geht immer über das persönliche Glück hinaus. Es ist gleichzeitig politische wie persönliche Arbeit. Mit den Zwiegesprächen ist jedem Paar die Chance gegeben, die eigene Entwicklung zu fördern und zu begreifen, dass ein Dahinsinken der Beziehung kein unvermeidliches Schicksal ist. Ich glaube, dass jedes Paar die Kräfte der guten Mutter im Zwiegespräch gleichsam wiedererwecken kann. Das erfordert allerdings seelische Arbeit. Wir brauchen die Sicherheit einer genügend guten Beziehung, ehe wir sie mit angstbeladenen Erlebnissen, Enttäuschungen und mit Zorn zu belasten wagen. Das Kreuz heutiger Paare besteht in den wechselseitigen Übertragungen der negativen Mutterfigur. Dies geschieht, wenn Paare langfristig oder intensiv zusammen sind. Eine Liebesaffäre bleibt zunächst davon verschont. Gerade zwei, die sich über längere Zeit viel bedeuten, kommen aber um diese wiederbelebte Hölle selten herum. Wenn es schlimm kommt, wird das feste Paar selbst zum Symbol der einschnürenden, enttäuschenden, lebensbehindernden, nicht loslassenden Mutter. Der dann erstrebte Beziehungswechsel bringt zwar immer etwas Neues, an der Übertragung der enttäuschenden Mutter aber wird er schließlich auch nicht vorbeiführen. Natürlich ist diese Dynamik nicht zufällig. Sie ist ein Selbsthilfeversuch, das heißt ein Selbstentwicklungsschritt. Sie gründet in unserer ununterbrochenen Tätigkeit an uns selbst. Wir können nicht nicht aktiv sein, solange wir leben. Was passiv scheint, dient nur anderen Zielen. Menschen versuchen, die in ihnen rumorenden Probleme bei anderen Gelegenheiten und Kräfteverhältnissen in stets neuer Hoffnung zu lösen. Eine Paarkrise ist fast immer eine Befreiungsaktion. Wir wollen alle ins Paradies. So sind in einer Beziehung, die sich entwickelt, schwierige Phasen oft ein Fortschritt, obwohl sie wie ein Rückschritt scheinen. Das Paar riskiert nun, unerledigte Probleme aufzuarbeiten. Sein dunkler Rauch ist das Zeichen des Feuers. Das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen beschäftigt an dir, ist halt wirklich so, was du halt jetzt irgendwie, wie du so momentan halt auch mit deiner Arbeit stehst. Und denkst du, auf der anderen Seite ist das halt einfach nicht so wichtig wie mir, so. Ich glaube, ich würde, wenn ich du wäre, schon da mehr erzählen oder da auch mehr. Ja, was soll ich denn dir da erzählen? Wenn ich dir jetzt sage, ich habe heute am HPLC rumgedreht, dann fragst du, was ist HPLC? Ich kann dir doch jetzt nicht ein ganzes Lehrbuch runterrasseln, wo du von Chemie... Nee, du kannst aber nur sagen, was das HPLC hoch... wie heißt es? Ja, dann sage ich dir, das heißt Hochdruckflüssigkeitschromatographie, dann kannst du dir noch genauso wenig drunter vorstellen. Ja, doch, stell ich mir was vor. Also ich denke, das ist auch unterschiedlich, aber ich erzähle halt auch viel, um mir selbst einiges klar zu machen oder dich da... Ja, aber ich meine zum Beispiel, wenn ich so Sachen von der Exkursion erzähle oder so, jetzt im Sommer, da habe ich ja auch probiert, dass ich da mal so ein bisschen... mal deine Meinung zu so verschiedenen Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind, was ich mit den Studenten wie und wann mache. Und das hat dich überhaupt nicht interessiert, im Gegenteil. Das hat dann mit der Karte. Nicht nur mit der Karte, auch sonst so. Ja, mit der Karte, das nervt dich sowieso, das weiß ich ja. Ja, aber ich finde es noch irgendwie öd, deine blöde Karte. Ja, siehst du, das, ich finde es öd. Ja, aber ja. Was soll ich denn dann von mir erzählen? Mich fasziniert das. Ich kann das stundenlang machen. Kann im Traum auf der Karte spazieren, kann in Gedanken durch die schönsten Landschaften laufen und du für mich ist das alles andere als öd. Für mich ist das bunt und fantasievoll und schön, wenn ich in die Karte gucke. Naja, stimmt. Und für dich ist es einfach öd. Und dann, aber das, das ist das. Und da wollte ich dir viel erzählen und hab dir viel erzählt. Und du hast mich also schon spüren lassen, ja, das ist öd. Und deswegen denke ich dir, ja, was soll ich dann auch so viel dann erzählen oder so? Dann, das so ähnlich ist es auch mit der Arbeit. Das ist für dich vieles auch öd, denke ich. Das habe ich nie gesagt. Nee, aber jetzt so eine Maschine oder was weiß ich. Nee. Also, oder mit einem Schachtel, da machst du schon ja oft auch so komische Bemerkungen. Naja, also da mache ich ohne weiteres auch so, ich meine, irgendwie ist es doch auch ganz schön, wenn man eine Anspielung drauf macht. Ich finde es schon toll, was du machst und habe dir auch noch nie ernsthaft gesagt, dass mir das auf den Geist geht. Nee, außer wenn ich halt länger Geist. Als zwei ich Stunden daneben stehe. Naja. Da habe ich jetzt einmal gesagt und ich denke, das ist dann auch legitim, aber deswegen nee, habe ich muss dann ja auch dagegen. Gar keinen Spaß machen, nur ich bin halt... Ich finde, ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis, dir das zu erzählen. Ja, also mit, ja, mit den Studenten und sowas, mir da so durch den Kopf gegangen, da hatte ich schon Bedürfnis, dir das zu erzählen. Aber da habe ich halt gemerkt, das interessiert dich aber nicht. Aber ich habe dir da ohne weiteres Rat gegeben, als mir da so mit war, wie lange man läuft und all so Sachen, so also organisatorische Sachen. Ja gut, aber so Sachen. Richtig, ich bin halt nicht so... Nee, ich weiß es auch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, weil du auch hast so, dass du kannst dich in so viele Sachen auch nicht reinfinden, auch so was an Leuten da abläuft, was ich an Gesprächen führe, dann denkst du oft, oder ich habe mit irgendjemandem geredet und dann erzähle ich dir das nicht, aber das ist irgendwie so der Teil von unserem Leben, der mein Leben betrifft. Ja, ich weiß gar nicht, auch wenn ich dir das erzähle, teilhaben tust du daran eh nicht. Die Dinge, die dich betreffen und die für dich wichtig sind, die erzähle ich schon, aber das ist irgendwo... Mein Leben, ich will das von dir auch gar nicht so wissen. So. Ich weiß es, ich erzähle, wenn ich Lust habe und wenn es für mich gut ist. Also oder ich weiß es auch, ich will dich darum, ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe das auch irgendwie schon so kapiert. Das ist halt nur, was mich vielleicht sagen wir mal ab und zu so ein bisschen wundert oder so, dass ich halt denke. Wenn ich meine, dass du mir was helfen kannst, dann erzähle ich das auch und dann hilfst du mir ja auch. Also ich meine, haben wir auch schon genug Situationen gehabt. Oder auch einen Rat geben kannst oder irgendwie, wo wir irgendwas haben, was zusammen für uns ist oder so. Aber so oft denke ich da auch selbst nicht drüber nach. Ich bin nicht so ein Grübeltyp. Ich kann eher abends im Bett liegen und träumen, das kann ich gut. Also so irgendwie ja, meine Fantasie so schweifen lassen und irgendwo da rumtapsen oder irgendwas Schönes machen oder... irgendeine schöne Situation oder so, das kann ich total, aber so, ich kann allerhöchstens, wenn mir es ganz schlecht geht, wenn ich total traurig bin oder so, also damals, wo die Claudia mich verlassen hat, da habe ich dann auch so tagelang nur da gesessen, am ganzen Tag gegrübelt, was ist jetzt alles schiefgelaufen in der Beziehung, wieso ist das jetzt so weit gekommen und so, das waren so Phasen, da habe ich total gegrübelt, aber da geht mir es dann extrem schlecht, ja. Oder dann auch in so Phasen, wenn so akute Konflikte mit der Mutter sind oder so. Ganz akut jetzt, ja. Mhm. Dann grübel ich auch. Aber so im Allgemeinen so bin ich das überhaupt nicht, ne? So. Oder auch wenn es irgendwelche Probleme gibt, naja, so. Es wird schon irgendwie gehen oder so. Oder ich fälle relativ schnell auch einen Entschluss. Das geht bei mir relativ schnell. Ich grübel da gar nicht so lange. So für mich geht es relativ rasch, was für einen Entschluss ich da finde. Ich glaube, da sind wir völlig verschieden auch. Mhm. Wobei du dir, finde ich, auch auf der anderen Seite schon manche Chancen halt nimmst, mehr über dich zu erfahren. Das stimmt nicht. Also. Anna befragt Matthias nach seinem Beruf, einem Bereich, an dem sie nur über ihn teilhaben kann. Matthias ist skeptisch. Versteht Anna etwas davon? Will sie wirklich genaueres wissen? Er gibt ihr zu bedenken, dass sie wenig Interesse zeigte, als er vor einiger Zeit mit ihr über seine Exkursionen mit Studenten sprach. Anna macht deutlich, dass sie jetzt wirklich interessiert ist. Sie möchte mehr über Matthias erfahren. Matthias grenzt seinen Beruf deutlich als eigenen Bereich von der Beziehung ab. Anna stellt gegenüber, dass sie ein größeres Mitteilungsbedürfnis als er habe. Nach dieser Klärung kann Matthias über seine Empfindungen und Gewohnheiten sprechen, zum Beispiel, was für ihn Grübeln bedeutet. Unterschiede und Verbindendes wird von beiden vorsichtig angesprochen und schafft Raum für die Selbsterforschung mit dem Du. Das Einzige, wo ich jetzt zum Beispiel nachgrübel oder so, wenn du mich jetzt so direkt fragst, das ist, ja jetzt zum Beispiel, wie ich die Exkursion da im Frühjahr gestalte, dass ich das so plane, so. Aber das macht total Spaß, dass ich mir Frühjahr. So... Ne, im Sommer mit den Studenten, dass ich mir so überlege, wo gehst du mit denen hin, wie machst du das, Wie organisierst du das? Wie ziehst du das so alles auf? Da, das könnte man schon fast als Grübeln bezeichnen. Aber das ist eher so, das hat schon eher auch was mit Fantasie zu tun. Es ist genauso, wenn ich in Fantasie die Landkarte mir angucke, was könntest du da machen, wie könntest du da aussehen, wie ist es da und so. Das ist genauso, das ist schon fast so ein erotisches Gefühl. So. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als Kind, da hatte ich oft das Gefühl, ja, ich baue mir mal ein Haus und richte in Gedanken so das ganze Haus und die Wohnung ein. Das mache ich heute noch. So in jedes Haus, das ich komme, das baue ich in Gedanken um und richte es ein. Ja? Und das ist schon fast ein erotisches Gefühl, so eine Höhle bauen. Das ist irgendwie, also früher, als das, kann ich mich erinnern, da war das schon fast so ein bisschen so kribbelig. So. Fand ich gut, dass du, also was von dir so erzählt hast, weil ich eben schon gemerkt habe, dass es eigentlich relativ wenig gesagt, dass der Spaß und so richtig davon erzählt und versucht zu beschreiben und so. Es war schon irgendwie etwas ungewohnter oder seltener eigentlich. Das fand ich sonst fand ich schon ganz gut. Ich sehe mich eigentlich sonst eher in der Rolle, irgendwie zu sagen und zu beschreiben, was in mir vorgeht. Ja, aber oft kannst du ja überhaupt nicht richtig beschreiben, was in dir vorgeht. Naja, aber das ist auch schon eine Beschreibung. Also ich denke, ich erzähle schon irgendwie relativ viel davon. Also zumindest auch eine Gesprächsgemeinschaft, dass ich mich schon sehr oft versucht darzustellen. Ja, also jetzt konkret beschreiben, was in dir vorgeht, das kannst du oft nicht. Das ist auch schon mal aufgefallen. Das zu konkretisieren, das macht du irgendwie ganz selten, so wie das so für dich ist und was das eigentlich bedeutet oder so. Jetzt konkret, wenn man nicht einschlafen können würde. Ja, zum Beispiel. Da habe ich auch, da kann ich dir halt nur sagen, ich bin eigentlich müde, lieg im Bett, hab Herzklopfen und hab das Gefühl, ich denke eigentlich an nichts, aber eine Unruhe ist in mir. Und das finde ich schon so, so ist das Gefühl, mehr ist es nicht. Mehr kann ich nicht fassen. So ist das Gefühl, ja. Wenn es natürlich so schlimm ist, dass ich wirklich über was grübel, dann ist mir sowieso klar, dass ich wirklich ein konkretes Problem habe, ja. Dann ist mir eh klar, dass ich nicht schlafen kann, dann lese ich noch, aber dann habe ich dieses direkte Problem mal aus dem Hirn geschafft, aber was natürlich unterschwellig weiter mich beunruhigt oder so, kann das schon sein. Und ich denke, du kannst es dann auch einfach nicht verstehen. Also das sind so Sachen, die du verstehst du nicht, dass man tatsächlich, ohne dass man was im Kopf hatte, da liegt. Obwohl ich manchmal so das Gefühl habe, wir müssten uns beim Zwie noch viel mehr erzählen, auch so, was wir halt schön gefunden hätten, das nochmal so, was halt irgendwie toll war und was wir genossen hätten und wie wir es genossen haben und wie wir es schön fanden. Stimmt. Ist mir heute irgendwie nach dem ersten Teil ist mir das so aufgefallen, dass wir jetzt schon wieder gleich irgendwie beide so suchen, wo gibt es ein Problem und da drauf springen. Auch so irgendwie das Gefühl, ja, dann haben wir auch was zu reden oder so. Zumindest ging es mir am Anfang so. Und vielleicht auch so gerade so die naheliegende Sachen eigentlich, was wir hatten ja nur viel Schönes erlebt jetzt auch die letzten Tage und vieles auch gehabt, was wir beide auch sehr genossen haben und so, dass wir das halt einfach ausklammern. Und das ist deswegen besonders schade, weil ich halt gerade beim Zwie eben gerade so diese Destruktivität von so Diskussionen oft so am ätzendsten finde. Stimmt, das recht. Mir ist vorhin irgendwie auch so gekommen, dass ich irgendwie so während des Gesprächs an gestern Abend gedacht habe, dass wir so schön miteinander geschmust haben und so. Ja. Aber irgendwie war das dann für mich auch klar, dann nochmal drüber zu sprechen oder so. Also ich habe das zwar schon gedacht und so hätte es auch bestimmt so nochmal gesagt, aber da jetzt irgendwie noch zu überlegen, was da jetzt konkret schön war oder so, ich denke, das haben wir auch so irgendwie kapiert und ja, aber wieso klammern das überhaupt? Beim anderen haben wir eigentlich auch kapiert, was nicht schön war. Das Zwiegespräch ist Liebesarbeit. Dieser ungewohnte, ungemütliche Begriff beruht auf der Einsicht, dass eine Liebe in dieser Leistungsgesellschaft und bei unserem heutigen unzureichenden Aufwachsen nicht von selbst gelingen kann, wenn wir nicht aktiv entschlossen und mit wachen Sinnen für ihre besten inneren und äußeren Bedingungen sorgen. Andernfalls schläft sie ein. Wie man sich bald nichts mehr zu sagen hat, wenn man sich zu wenig sagt, so hört auch die Liebe auf, wenn wir nicht auf sie achten. Grenzenlos ist das passive Verlangen, sie möge von selbst geschehen. Sie geschieht aber nur, wenn wir ihre Bedingungen bewahren. Zu einer guten seelischen Entwicklung gehört eine passive Intensität der Auseinandersetzung, der Begegnung des Bewusstseins mit dem Unbewussten. Genau das erlebt ein Paar im Zwiegespräch. Es begegnet sich selbst, im Wesentlichen seinem gemeinsamen Unbewussten, indem es sein unbewusstes Zusammenspiel entdeckt. Ich bin so, weil du so bist und umgekehrt. Das Ich entwickelt sich und wächst am Du. Im Forum der Wissenschaft hörten Sie heute: Ohne Du ist das Ich unmöglich. Zwiegespräche eines Paares nach Lukas Michael Möller. Die Sendung wurde zusammengestellt von Marianne Knierich. Regie Till Bergen, Redaktion Wolfgang Kirchisch. Wir möchten Sie, verehrte Hörer, noch darauf hinweisen, dass die Texte dieser Sendung soeben im Rowohlt Verlag erschienen sind unter dem Titel »Die Wahrheit beginnt zu zweit – Das Paar im Gespräch« von Lukas Michael Möller.